Erster danket Gott, denn er ist gut. Seine Liebe bleibt ewig. Zweiter, das Volk Israel soll sagen, seine Liebe bleibt ewig. Dritter, die Priester sollen sagen, seine Liebe bleibt ewig. Vierter, alle Freunde von Gott sagen, seine Liebe bleibt ewig. Fünfter, ich hatte Angst und rief Gott. Er hat mich befreit. Sechster, Gott ist bei mir. Ich habe keine Angst vor Menschen. Siebter, Gott hilft mir. Ich sehe den Sieg über meine Feinde. Achter, es ist besser bei Gott. Vertraut nicht auf Menschen. Neunter, es ist besser bei Gott. Vertraut nicht auf Könige. Zehnter, viele Feinde waren da. Mit Gottes Hilfe habe ich gesiegt. Elfter, sie waren überall. Mit Gottes Hilfe habe ich gesiegt. Zwölfter, sie kamen wie Bienen. Sie brannten wie Feuer. Gott half mir. Dreizehnter Mann hat mich gestoßen. Ich sollte fallen. Aber Gott half. Vierzehnter, Gott gibt mir Kraft. Er ist mein Lied und Retter. Fünfzehnter, gute Menschen singen Lieder. Gott tut heute große Dinge. Sechzehnter, die Hand von Gott ist stark. Gott tut große Dinge. Siebzehnter, ich werde nicht sterben. Ich lebe und erzähle von Gott. Achtzehnter, Gott hat mich bestraft. Aber er lässt mich nicht sterben. Neunzehnter, macht mir die Tore auf. Ich gehe hinein zu Gott. Zwanzigster, das ist das Tor von Gott. Gute Menschen gehen hinein. Einundzwanzigster, ich danke dir, Gott. Du hast mich gehört und gerettet. 22. Die Bauarbeiter wollten einen Stein nicht. Jetzt ist er wichtig. 23. Gott hat das gemacht. Wir finden das sehr wunderbar. 24. Das ist der Tag von Gott. Wir sind heute froh. 25. Bitte Gott, hilf uns. Bitte Gott, gib uns Erfolg. 26. Wer für Gott kommt, ist gesegnet. Wir grüßen euch alle. 27. Gott ist der Herr. Er gibt uns Licht. Bringt Opfer. 28. Du bist mein Gott. Ich danke dir. Du bist groß. 29. Danket Gott, denn er ist gut. Seine Liebe bleibt ewig.